Byte FM. Es ist 2 Uhr. Hallo, recht herzlich willkommen zu Caramba, Byte FM. Mein Name ist Klaus Vier. Well, well, well, in aller Ausführlichkeit nochmal. Hallo, herzlich willkommen hier zu Caramba. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer Sendung hier und da schnell, aber durchaus an anderer Stelle auch sentimentell. Eigene Verfassung, etwas leer, etwas träge, etwas schwer. Ich denke, einige von euch werden dieses Gefühl kennen. Die Show hat durchaus auch hier und da nostalgische Züge, liegt vielleicht daran, dass ich, wie vermutlich viele andere unter euch, auch an Weihnachten auf Familienbesuch gewesen bin im westfälischen Hamm. Alte Straßen abgeklappert, Kneipen, Bars, von denen es früher durchaus ja einige gab. Und auch die örtliche Halle, in der ich damals unfassbar viele Konzerte gesehen habe. Unter anderem auch von einer Band, mit der ich hier nach Drum Skull and Pressure, die wir hier noch wenige Sekunden hören, weitermachen möchte. Musik Bite FM. Karamba Bite FM. Diese Band kommt aus Schweden, heißt Le Big Bird, wird Anfang nächsten Jahres, na, das ist ein bisschen arg übertrieben, so März, April, ein neues Album herausbringen. Ein Track ist schon raus, 12 Minuten Monster. Das hier ist ein Titel aus dem letzten Album und davor, das war die britische Bluesrock-Band Steam Hammer, die ich gespielt habe. Die Band würde ich auch noch gerne hier in den letzten Zügen des Jahres platzieren wollen. A Good Time ist das Debütalbum einer Band aus Austin, Texas, aus diesem Jahr, Dicetar. Programm bei der FM. Wir haben eben die Austin-Texas-Band Die Star gehört, die in diesem Jahr ihr Debütalbum Good Time veröffentlicht hat. Und das Cover hat mich dermaßen an irgendein Bild-Foto-Cover-Motiv von Mudd Honey erinnert, dass ich einfach mal als Vorbereitung auf diese kleine Show so etliche Mudd Honey-Alben durchgegangen bin, aber das Ding nirgendwo entdecken konnte. Am Ende könnte es irgendein Pressefoto, also eine verblüffende Ähnlichkeit, aber davon abgesehen haben Mudd Honey in diesem Album mit Plastic Eternity ein, wie ich finde, wirklich gutes Album veröffentlicht mit einer ganzen Reihe von Tracks, die mich persönlich handfest verblüfft haben, wie zum Beispiel dieser hier, den wir gerade gehört haben, Almost Everything aus ihrem Album. Es liegt in der Natur einer Radiosendung, dass ihr ja nun mal nicht alles sehen könnt. Eben auch nicht, dass ich hier tatsächlich in einem Sub-Op-T-Shirt gerade sitze und diese Sendung absolviere. Und dieses T-Shirt ist brand new. Das hat mir ein sehr guter Freund aus Hamburg geschickt, Jan, der sich beruflich um die, unter anderem, muss ich sagen, unter anderem um die Belange des amerikanischen Sub-Pop-Labels hier in Germany kümmert. Offensichtlich hat Sub-Pop ihm eine Reihe von Shirts geschickt und eins ist bei mir gelandet. Ich trage das jetzt, das bleibt aber bitte unter uns schon seit circa einer Woche. Ich finde dieses Shirt einfach so unfassbar cool. Ja, aber irgendwann muss ich es dann vielleicht spätestens zur Silvesternacht doch wechseln. Na, kommt noch was? Na, sorry. Jetzt haben wir's. Wunderschön. Bar Italia. Your pretentious ways make me die a little. Don't you see you lost your touch? On the seat of your car, I know I left it for you. I turned to see where you are. You had to stay in your part, and you go. I waited for you. Same decision, so misunderstood. Missed the chance, I always said you would. You got freedom when you know you should. There's no running. To see where you are, you had to stay in your part, and you go. I waited for my Caramba. Bei der FM, bitte entschuldigt den minimalen Huster, der kam tatsächlich von mir. Ich hätte das Mikrofon zügiger zuziehen sollen und bin so ein bisschen verhustet aktuell, aber das ist absolut kein Drama. Für die Zeit der Superlative ist es so kurz vor Silvester vielleicht doch ein bisschen spät, aber mein Newcomer of the Year, den immerhin wollte ich ja auch untergebracht haben, das ist die britische Band Bar Italia mit gleich zwei Alben innerhalb dieses Jahres. My Little Tony haben wir aus dem The Twits betitelten zweiten Werk gehört. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich diesen Track, überragender Dancefloor-Track von der gebürtigen Waliserin Elka, Titeltrack ihrer immer noch aktuellen EP DJ Friendly, dass ich diesen Titel mit ins neue Jahr nehmen werde 2024, um ihn dann auch bei der einen oder anderen Gelegenheit zu spielen. Der nächste Titel hier innerhalb von Caramba kommt von einem Typen namens Will Clark und heißt Father, also Vater. Seien wir ehrlich, wer an Vater denkt, der denkt vielleicht im selben Atemzug auch an Mutter. Meine Mutter habe ich ja besucht an Weihnachten, fast 90 Jahre jetzt alt, echt noch gut zu Fuß unterwegs, muss man ehrlich sagen. Fahrradfahren tut sie auch noch. Und bei Gelegenheit hatte sie mich in diesem Jahr angerufen, kam so von, wie man so schön sagt, Höckchen auf Stöckchen, und bei einer Gelegenheit sagte sie: Hör mal, spiel doch einfach mal mehr Schlagermusik. Ich sagte ihr dann, das wäre nicht so fürchterlich, meine Tasse Tee. Und wenn überhaupt, dann würde ich bestenfalls mal von Zeit zu Zeit Musik von Gunter Gabriel spielen. Woraufhin sie sagte, der lebt doch auf Mallorca mit so einer ganz jungen Frau. Ich sage, nein, das kann nicht sein, der ist tot. Der ist in Herford in einem Hotel schon vor geraumer Zeit jetzt die Treppe herabgestürzt und am nächsten Tag im Krankenhaus verstorben. Und außerdem lebte der nie auf Mallorca, sondern auf einem Boot in Hamburg. Ach, sagte meine Mutter, jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja, den mag ich aber überhaupt nicht. Ja, ich sage, okay, meine Mutter dann wiederum, aber wer ist denn der berühmte Schlagersänger, der auf Mallorca lebt und so eine junge Frau hat? Ja, ich sage, der Gunter Gabriel ist es definitiv nicht. Vielleicht ist es ja Udo Jürgens, aber der ist ja auch tot. Dem habe ich vor Urzeiten mal die Hand geben dürfen, sagte ich meiner Mutter, woraufhin sie ganz entrüstet mir entgegnete, warum hast du mir kein Autogramm von ihm mitgebracht? Und ich ihr sagen musste, daran habe ich nun wirklich nicht gedacht und außerdem ist es ewig her. Also Udo Jürgens lebt nicht mit einer jungen Frau auf Mallorca. Dann schlug ich meiner Mutter ersatzweise vor, weil sie immer wieder darauf beharrte, ganz berühmter deutscher Schlagersänger, vielleicht ja Roland Kaiser. Aber da wusste meine Mutter bestens Bescheid und sagte, der wohnt schon seit Jahren in Münster. Dann haben wir uns verabschiedet und sie versprach mir, mich bei nächster Gelegenheit anzurufen, wenn ihr einfiele, welcher berühmte deutsche Schlagersänger denn nun mit einer unfassbar jungen Frau auf Mallorca leben würde. Ich sagte, gut, melde dich einfach. 5 Minuten später klingelte das Telefon, meine Mutter war erneut am Apparat und sagte mir, jetzt sei es ihr eingefallen. Der berühmte deutsche Schlagerstar auf Mallorca, der dort mit einer unfassbar jungen Frau leben würde, hieße Maffay. Gunter Maffay. Karamba bei DFM, seit einer Weile mag ich diese Art von House Music with a Bang, so mit trancy Edges, also trancigen Rändern, einer der besten Tracks, die mir in diesem Jahr untergekommen sind. Auch den will ich hier einfach mal platziert haben. Kommt von Will Clark und heißt, Titel hatte ich ja eben schon angedeutet, Father zu Deutsch, also Vater. Erste, den ich spielen möchte, ein unfassbarer Krautrock-Hit der neueren Generation. Einige nennen ihn Sugar Ray Buckmüller. Er heißt Rainer Bachmüller, kommt aus Karlsruhe, nennt sich aber bevorzugt Fred und Luna. Und als solcher hat er in diesem Jahr den Titel 10110 veröffentlicht, wenn man so will, mein Krautrock-Hit des Jahres. Zero. Eins. Null. One. Zero. Be one with yourself. Be one with yourself. Be one with yourself. Be one with yourself. Or zero. Großartiger Titel von Fred und Luna, 10110. Hätte der Mann, die Person dahinter, Rainer Bachmüller, Sugar Ray Bachmüller, seine Musik bereits in den 70er Jahren praktiziert, hat er nicht, wäre er mit Band vermutlich auch in die westfälische Stadt Hamm gekommen, wo unfassbar viele Krautrock-Bands damals abstiegen. Can, Amondyl, Fleur de Cologne kann man ruhig auch dazu zählen. Und wenn ich so Weihnachten da durch die Straßen gegangen bin, dann habe ich tatsächlich jemanden getroffen, der damals auch zu jener Zeit schon unterwegs war. Wir kennen uns entsprechend schon ewig lange, hatten uns aber genauso ewig lange fast auch nicht gesehen, kam so ins Quatschen und da gab es einiges zu bereden. Das Gespräch dauerte natürlich und so zum Ende hin, gut, okay, fragt man sich, ja, was machst du Silvester? Und da sagte er, ja, er wolle am liebsten wieder in irgendeiner Kneipe stehen, in einer riesen Bierpfütze, so wie früher, sich volllaufen lassen, bis er umkippt in die Bierpfütze, sich dann wieder mühsam erhebt und das eigene Erbrochene sich aus den Haaren schüttelt, so wie früher. Nostalgia. We'll be right back. Nostalgisch einerseits, forward thinking andererseits, Norm Greenbaum, Back in the Days mit dem Titel Spirit in the Skies. Schau gerade so eher zufällig auf meinen BPM Beats pro Minute Messer und sehe, meine Güte, 130, das ist absolut now und aktuell, was er damals auch in der Hinsicht mit diesem Track angestiftet hat. Ah, der Typ hat mich auch echt fasziniert in diesem Jahr. MPC Lafotte aus Hamburg. Am Morgen, wenn ich aufstehe, suche ich mich. Ich klopf das Versteck ab und finde nichts. Hier am Boden von meinem Konto ist es nass. Manchmal sehe ich Gespenster. Ich sehe nichts in der Dunkelheit, immerwährende Dunkelheit. Am Boden meines Kontos ist es surreal, wie Matsch in der Psyche, manchmal egal. Hier am Boden von meinem Konto ist noch Platz. Manchmal sehe ich Gespenster, sie spielen auch am Tag. Ich sehe nichts in der Dunkelheit, immerwährende Dunkelheit. Ich sehe nichts in der Dunkelheit, immerwährende Dunkelheit. Ich sehe nichts. Für mich sind es nur Zahlen, die Taler sind vereist, und das Verständnis für die Leere auf meinem Konto. Auf meinem Konto wird getanzt, all die Nullen mit den roten Zahlen. Auf meinem Konto ist noch Platz. MPC Lafotte. Möchte hier weitermachen. Ihr merkt schon, ich war gerade so ein bisschen am Überlegen, aber mit einer fünfköpfigen Band aus Brighton. Irgendwie sind die so ein wenig unter den Tisch gefallen mit ihrem Album Big Mass, das eine Menge richtig guten Postpunk, Sturm und Drang hat in diesem Jahr erschienen ist. Vier Männer, eine Frau. Public Buddy. Like a caffeinated bladder, I've got notes. when I can't get my point across and articulate like I'm high on knots. I've overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I've overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm sick of sign, but it's the only thing that gets me through it. I've got a ton of debt, but I'm getting high off it. Don't spend, keep it real, try to control it. I'm losing my mind, freaking out, gonna blow it. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. Always set a dream of going for a run or a jog and spending 10 to 15 minutes sat on the bog. Toss and turn, don't get a good night's sleep. Wake up feeling like I've been dragged through a rubbish heap. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. I'm overcooked, I'm toast. I've got a dry mouth and I'm toast. Nochmal ganz durchgehört. Big Mess ist das diesjährige Album von Public Buddy aus Brighton. Ich möchte mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ihr der Byte FM Crew in Gänze gewogen wart und hoffentlich weiter gewogen bleibt. Euch natürlich einen guten Top-Übergang wünschen ins neue Jahr und würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht an dieser Stelle wieder hören werden. Mein Name ist Klaus Fehr. Alles Liebe, alles Gute. Ciao. What did you FM. This one's going out to the Caribbean and the Liberty Crew. Yes, this one's